Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Du kannst mir die Datei wieder schicken, dann mache ich die wieder fertig. Jo, läuft. Ich kann es aber morgen auch selber machen, ich bin zu Hause. Super, dann freue ich mich, dass ihr so zahlreich seid. Herzlich willkommen zur wöchentlichen AGÖA-Sitzung am Dienstag um fast pünktlich 21.01 Uhr. Zunächst schauen wir mal, brauchen wir einen Protokollanten. Wer übernimmt es freiwillig? Freiwillige vor? Ich kann nicht, weil ich gleich raus muss. Machen wir gemeinsam, oder? Ja, vielleicht wir zwei, okay? Das ist super. Da habe ich mir voll ins Bein geschossen gerade. Wie war das immer, der da was sagt und so? Der fragt, Sasa, da müsstest du jetzt theoretisch, oder? Nee, gut, ja, mach ich. Mit Marco. Marco, ich nehme dich dann mal aus entschuldigt raus, ne? Du bist ja schließlich da. Ja, super, danke euch. So, die Versammlungsleitung werde ich, Sasa, dann mal übernehmen. Dann gehen wir mal weiter. Habt ihr euch die Tagesordnung angeschaut? Gibt es dort irgendwelche Vetos oder Ergänzungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zu dem Punkt Genehmigung des letzten Protokolls. Gibt es dort irgendwelche Einsprüche? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir auch schon zum Tagesordnungspunkt 3, Mitglieder zu oder Abgänge. Ist wer hier, der jetzt demnächst mitarbeiten möchte, offiziell zum Team dazugehören möchte oder gibt es jemanden, der sich von uns verabschieden möchte? Das scheint auch nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zum Punkt Bericht aus der Fraktion. Da hat der Ingo diesmal nichts eintragen können. Die sind ja jetzt auch die letzten zwei Tage auf Klausurtagung. Ist vielleicht sonst irgendwer da, der was dazu sagen kann, der was gehört hat? Okay, das ist auch nicht der Fall. Da werde ich dann jetzt nach der Klausurtagung dann morgen, übermorgen mal gucken, dass ich mit dem Ingo Schneider mal quatsche und da uns auf den aktuellen Stand bringe und das dann halt noch nachtrage. Kommen wir zum Punkt Wahlkampfkoordination. Da gibt es doch bestimmt jemanden, der uns was erzählen kann. Also ich meine, das ist jetzt quasi das Gleiche, was wir eben gerade hatten. Also am Samstag ist halt Freistadt Angstdemo. Gleichzeitig gibt es eine Anfrage vom WDR, die wollen Infostände filmen in Düsseldorf. Und da ist halt dann ein Problem, dass halt auch gleichzeitig in Düsseldorf ein paar Leute auf den Infoständen sind. Daher wurden heute Listenkandidaten angeschrieben, MDLs und auch Direktkandidaten. MDLs hattest du selber angerufen, ne, Sasa? Ich hatte Daniel angeschrieben, der hat sich bis dato noch nicht zurückgemeldet. Die waren halt in Klausurtagungen. Ich hoffe, er hat rumgefragt. Ich konnte ihn bislang noch nicht erreichen. Okay, also von den Listenkandidaten ist Uwe dabei, in Düsseldorf jetzt. Und Thomas Küppers, weiß jemand, woher Thomas Küppers kommen müsste? Auch aus dem Raum Düsseldorf, aus Felbert. Naja gut, dann kann der ja auch helfen. Die beiden und ein paar Direktkandidaten haben sich auch gemeldet. Also eigentlich müsste das laufen. Wenn Fragen sind, die Berti anrufen, die sind schon vorbereitet und die machen die weitere Koordination dieser Infostände in Düsseldorf. Darf ich das eben kurz korrigieren, weil du sagst Düsseldorf, es geht um das Einzugsgebiet von dem Fernsehen, also das ist ein bisschen mehr als nur Düsseldorf. Ja, genau, dazu gehört auch noch Krefeld, Neuss und so weiter, aber das sind jetzt die beiden, einmal in Monheim und in Düsseldorf, die Infostände, die auf jeden Fall besetzt sein werden. Genau, sonst Wahlkampfkoordination. Daten wurden jetzt an diejenigen übergeben, die dazu berechtigt sind. Dass halt auch die Berti selbstständig Direktkandidaten kontaktieren kann und auch Listenkandidaten, wurde natürlich darauf geachtet, dass es tatsächlich Datenschutz vorhanden ist. Also wird halt nicht irgendwo in der Berti irgendwo an die Wand getackert oder so oder auf den Schreibtisch ausgelegt, sondern ganz konkret dann an die Leute gegeben, die die Datenschutzverpflichtung unterschrieben haben und auch die Belehrungen kürzlich gemacht haben. Sonst fällt mir gerade jetzt nichts konkret ein. Weiß jemand noch was? Also Berti läuft. Berti wird immer besser und ist inzwischen voll leistungsfähig. Ja, das ist echt total super. Wir bekommen da, was unsere Presse-Queue angeht, da auch Unterstützung aus der Berti. Die kümmern sich in Teilen auch darum, dass da schon mal so ein bisschen vorselektiert wird. Ja, bei mir letztendlich dann nur die größeren und noch unsicheren Anfragen auflaufen, um die ich mich dann kümmere. Das läuft auch mittlerweile echt super. Hallo Leonie. Hallo. Sasa, du sagst gerade, wir bekommen dann auch Unterstützung aus der Berti. Da hätte ich dann doch die Frage, wie läuft denn das jetzt mit der Berti? Da kam ja erstmal ein ganzer Batzen drauf los. Was meinst du jetzt genau in Hinsicht auf die Pressearbeit, auf die Kandidatenbetreuung oder worum geht's dir jetzt gerade? Alles, was mit Berti zusammenhing, wo plötzlich auf andere Schultern verlagert wurde. Ja, das ist doch alles. Also warst du am Samstag, an diesem Samstag da, da wurden ja die Aufgaben verteilt. Und du kannst auch in den Schichtplan gucken bei der Berti. Der ist gut ausgefüllt. Ich hoffe, das bleibt so, aber ich denke, das wird bleiben bis zur Wahl. Sind also die ganzen Schichten sind ordentlich belegt. Die Aufgaben sind verteilt. Gute Zusammenarbeit. Das Telefon funktioniert. Genau, ja. Das probiere ich morgen aus. Alles klar. Genau, mit sämtlichen Anfragen kannst du dich dann jetzt auch wirklich vertrauensvoll an die Berti wenden. Da kriegst du auf jeden Fall zeitnah eine Rückmeldung, entweder telefonisch oder via Mail. Und bei uns unterstützen sie uns halt eben auch jetzt in der AGÜA in Form der Pressearbeit, in dem halt eben Tickets vorgefiltert werden und schon so ein bisschen das Ganze koordiniert wird. Super. Ja, ich bin auch ganz begeistert und total stolz und ich finde es einfach nur großartig, was ihr da derzeit alle rockt. Gut, haben wir sonst noch was zum Punkt Wahlkampfkoordination? Ich wollte kurz was reinwerfen. Ich mache ja im Moment ziemlich viele Fotos, jetzt zum Sommerfest zum Beispiel oder nächste Woche auch in Berlin. Wenn ihr irgendwas für die aktuelle Berichterstattung gebrauchen könnt, also wenn bei euch ein Artikel geschrieben werden soll über, keine Ahnung, ich habe dies und das auf dem Sommerfest gemacht oder hey, ich war in Berlin oder so, könnt ihr Fotos verwenden. Die sind allesamt nicht unter CC, aber wenn ihr da Fragen habt, sprecht mich genauer an, aber halt für piratige Wahlkampfanliegen jetzt zur Verfügung stehend. Ja, das ist total super und ich fände es auch noch total klasse, aber ich kriege das selber nicht umgesetzt, weil ich schlicht und ergreifend da keine Ahnung von habe. Wenn wir auf unserer Homepage irgendwo auch noch Fotos von der Veranstaltung verlinkt haben und da halt auf die jeweilige Veranstaltung draufklicken können und uns dann halt Bilder anschauen können, weil Bilder ist was Leute gerne angucken, Text ist immer so, da muss man ein bisschen mehr Zeit für haben, aber Bilder macht den Leuten Spaß. Wisst ihr da eventuell eine Idee? Habt ihr vielleicht selber Zugang auch zu der Homepage und könnt das da umsetzen? Ja, ich hatte schon mal angefragt jetzt. Ich würde ganz gern ein Galerie-Plugin haben. Also ich kann mich drum kümmern. Ich habe jetzt zugesagt, dass ich es für Düsseldorf sowieso mache und das wäre dann im Prinzip nicht wesentlich viel mehr Aufwand. Also ich warte noch drauf, ob das installiert wird seitens der Technik her, dann wäre es eigentlich recht einfach. Ja, das wäre echt ganz großartig, weil Bilder vermitteln immer Emotionen und das bringt doch mal nochmal deutlich mehr rüber als geschriebene Worte. Ja, dann sag mal bitte auch noch Bescheid mir, weil ich habe ja auch noch ein paar Fotos. Ne? Die sind bei mir auch unter CC-Lizenz, CC BY. Kann man also verwenden. Haben wir in unserem Kreis... Sorry, Clay, warst du fertig oder habe ich dich unterbrochen? Nee, ich war fertig. Okay. Haben wir in unserem Kreis hier jemanden aus dem Team Website, also in der ÖA? Also ich denke, Zugriff haben einige... Ja, Zugriff habe ich auch. Ich wollte nur wissen, ob hier irgendjemand dabei ist, der einen Hut auf hat oder wer das so ganz allgemein ist. Also sonst um die Website man sich halt im Moment der Paki. Ich fände es da ganz cool, wenn du dich vielleicht mal so telefonisch mit ihnen in Verbindung setzt und das eventuell dann selber dann aber dann technisch noch mit umsetzen könntest. Das wäre echt großartig. Ja, also wir haben das schon abgesprochen, also jetzt für Düsseldorf und das wäre dann ja die gleiche Sache, weil das erst generell installiert freigegeben werden muss. Ich hack da auf jeden Fall nach, was draus wird. Super, klasse. Aber es kann nur eigentlich sein, oder? Dass der Vorsitzende im Wahlkampf sich um die Webpage kümmern muss, oder? Der fährt doch auch einen Bus. Anders. Ja, wir machen im Moment alle alles. Das ist echt jetzt dadurch, dass die Wahlkampfkoordination ja auch gut funktioniert und da halt anderen uns im Vorstand da halt auch noch einiges an Aufgaben abgenommen wird, bekommen wir nach und nach halt eben auch Luft, umso mehr sich andere Dinge einspielen. Das braucht ja. Halt alles eben Zeit. Hier war es eigentlich nur, dass er die AG Technik oder jemanden, der das da macht, ansprechen wollte, weil er meinte, es wäre wohl der kürzeste Draht und dass das sonst sehr lange dauern würde, wenn man das jetzt beantragt als No-Name oder was auch immer. Gut, also er delegiert es weiter, dann ist ja gut. Sasa, dann habe ich gleich noch eine Frage an dich. Fotos ist das eine. Du hast mit Sicherheit die Interviews. Du hattest das nachgefragt in Paderborn schon. Und du hast auch sicher die Interviews, die Mitschnitte aus Düsseldorf. Wie kommt man daran? Ja, das ist eigentlich auch eine Sache. Also Pressearchiv, das fände ich halt eigentlich auch noch ganz schick, wenn wir das demnächst auf der Homepage haben, dass wir genau die Beiträge dann dort eben verlinken können. Das ist aktuell halt eben auch noch nicht passiert. Das Einzige, ja, da war ich eben in letzter Zeit auch ein bisschen schlampig, weil mir einfach die Zeit gefehlt hat, sammeln wir da auch die Beiträge im Pad. Ja, muss nachgearbeitet werden. Also das bleibt im Moment gerade ein bisschen liegen, die Dokumentation. Aber du kennst diese Wiki-Seite mit dem Pressearchiv, ne? Ja, aber Wiki, da guckt keiner von außen rein. Also das das ist einfach mal das ist für uns intern vielleicht ganz schick. Aber ich hätte halt auch gerne ein Pressearchiv auf der NRW-Homepage. Das sind alles Sachen, die derzeit noch in Arbeit sind. Ja, Dokumentation schlammt im Moment ein bisschen. Aber ich lasse mir halt generell sonst von allen Beiträgen nach Möglichkeit Mitschnitte zuschicken, beziehungsweise im optimalsten Fall Artikelberichte, die online gestellt sind, weil wir sie dann dementsprechend auch weiterverbreiten können. Bei Mitschnitten ist das immer ein bisschen schwierig, die ich einzeln zugeschickt kriege, weil die darf ich halt eben aus urheberrechtlichen Gründen dann nicht verteilen. Ja, aber die Links, die ich dann habe, die werden dann auch alle mal gesammelt. Den Mailverteiler habe ich auf jeden Fall, also den Mailordner habe ich mir auf jeden Fall eingerichtet. Ich frage dich dann irgendwann mal, wenn du Zeit hast, nach dem Mitschnitt von Paderborn und nach dem Interview, was ich eben in Düsseldorf da plötzlich geben musste, weil mich das einfach interessiert. Jupp, aber bis dato habe ich da auch noch keine Mail gekriegt. Ist auch nicht eilig. Gut, dann machen wir mal weiter mit dem Punkt Weiterbildung. Ich weiß gar nicht, wer es eingetragen hat. Ja, ich hatte das letzte Woche schon mal angesprochen, da läuft so ein Doodle, da kann man sich weiterbilden in den Themen, wie da unten angegeben ist, also eigentlich nur vom letzten Protokoll übertragen worden und wer da Interesse hat, sollte da mal in das Doodle schauen, wann da mal ein Termin zustande kommt. Meinst du, das schaffen wir jetzt noch im Wahlkampf? Also ich definitiv nicht. Ich denke, dass der Pirat, der das da anbietet, das auch nach dem Wahlkampf noch macht. Das Doodle zurzeit läuft halt eben für diese Zeiten bis zum 17. oder so, ne? Ja, also da bin ich völlig raus. Ich bin dicht. Sorry, welche Fortbildung? Schulung für die Bedienung von WordPress für Redakteure und Administratoren innerhalb der Piratenpartei. Erstellung von Artikeln und Seiten und so weiter und so weiter. Okay, danke. Gut, gibt es dazu sonst noch was zu berichten? Dann machen wir mal weiter mit den Teams. Fangen wir mal an mit dem Team PM-Lektorat. Gibt es dazu außer mir jemanden, der da noch was zu sagen möchte? Also mir ist eine Sache aufgefallen. Ich hatte mich ja für Lektorat auch eingetragen, dass manchmal nach Lektoren gerufen wird, wenn die PM noch nicht fertig ist. Und das finde ich ein bisschen unglücklich, weil dann fängt man an zu korrigieren und dann wird wieder rumgeschrieben und dann muss man später nochmal rein. Also man sollte wirklich das Lektorat, finde ich, erst rufen, wenn an dem Ding ansonsten nichts mehr verändert werden kann, soll. Und ja, das ist ein guter Hinweis. Und nochmal der Appell, wirklich diesen Header auszufüllen, wenn es abgeschickt wird, damit man nicht mehr sonst drüber guckt. Ja, das ist auch ganz wichtig. Und es wäre schön, wenn nach Lektorat Hilfe gefragt wird, wie es jetzt zum Schluss zweimal war, wenn ich dann auch ins Bett käme, denn ich bin nicht reingekommen. Und wenn du angemeldet bist, kommst du aber eigentlich rein. Also du musst schon angemeldet sein. Ja, müsste ich eigentlich, aber ich bin mit meinem Anmeldenamen und mit meinem Passwort nicht reingekommen. Wenn es da Schwierigkeiten gibt, was oft hilft, du hast ja die Pad-Adresse oben. Wenn du einfach den Teil, also den einzelnen Pad-Namen, also alles hinter piratenpad.de weglöscht und dann Enter drückst, dann kommst du nochmal zu der Login-Seite und ja, wenn du dann nochmal auf OK klickst, dann findest du es oft einfacher. Okay, danke. Gut, dann fange ich einfach mal mit den vergangenen PMs der letzten Woche an. Da hatten wir einmal die PM zur öffentlichen LAFO-Sitzung, dann hatten wir die Ankündigungs-PM vom Sommerfest. Da halt auch nochmal eine kurze Randbemerkung. Also das Sommerfest war echt gut besucht. Laut Caterer müssten so um die 700 Gäste insgesamt da gewesen sein. Es war echt eine super Stimmung, hat mega viel Spaß gemacht. WDR 2 und RTL waren unter anderem da. Da werden die Berichte jetzt auch im Laufe der Woche noch ausgestrahlt. Dann hatten wir die Dortmund Nazi-frei PM, Ankündigungs-PM für die Demo in Dortmund. Dann gab es noch die Pflege-PM, wo auch ganz viel positives Feedback kam, dass wir dazu was rausgeschickt haben. Der Bund hatte sich da mal wieder so ein bisschen geweigert. Und dann hatten wir noch die PM in Zusammenarbeit mit der Fraktion und mit dem Bund. Das hat wiederum da in dem Falle dann ganz gut geklappt. Haben wir direkt noch am selben Abend bei der Verhaftung von Nico Kern eine Pressemitteilung rausgeschickt. Das Krenes hat auch einen Podcast dazu gemacht. Ja, das zu den vergangenen PMs. Gibt es da noch Anmerkungen von euch? Gut, das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir jetzt mal zu den anstehenden PMs. Da fehlt auf jeden Fall noch was. Da muss ich aber selbst gerade mal den Kalender durchgehen. Einmal natürlich klar die Wahlparty, wobei das jetzt halt im Moment noch nicht so akut ist. Dann die PM-Terminankündigung, die morgen wieder rausgeht. Da gibt es auch bereits ein Pad und da wurde auch schon ganz fleißig viel an Termin eingetragen. Da fehlt aber noch einiges. Ich muss mal gerade meinen Kalender durchgehen. Zu den beiden Sachen, einmal Thema Wahlparty, die Britta sagt, es gäbe schon Presseanfragen, deswegen sollte diese PM eigentlich möglichst schnell raus. Sie ist da wohl mit dem Jens Ballerstedt in Kontakt, denn bevor diese PM rausgeht, muss es auch noch mindestens eine offizielle Einladung an die Mitglieder geben und das soll dann also wenigstens einen Tag vor der PM sein. Jetzt weiß ich nicht, wie weit die beiden sind, das ist so mein letzter Stand, dass die sich da kümmern und die PM-Terminankündigung, die mache ich dann morgen soweit fertig und schick euch dann einen Hinweis, wenn ihr dann nochmal lektorierend drüber schauen solltet. Die Wahlparty sollte auch bitte irgendwie im Blog oder sowas erscheinen, weil ich habe auch geguckt, ob ich die verlinken kann, aber bisher findet man da nichts. Es gibt bereits eine Wiki-Seite, aber wie gesagt, das Erste, was man tun sollte, ist über die NRW-Info eine offizielle Einladung an alle Mitglieder schicken. Ja, kannst du die Wiki-Seite trotzdem gerade in den Chat packen dann oder so? Ich werde da auf jeden Fall morgen mit Britta telefonieren und klar, es sollten auf jeden Fall als erstes die Mitglieder eingeladen werden, danach dann PM rausgehen. Wir müssen uns halt auch noch genau überlegen, wie wir das an dem Abend strukturieren werden, weil da wird doch ein größeres Presseaufgebot sein und die machen an dem Abend halt wirklich Wahlparty-Hopping. Da sollte es dann auch eine Presseakkreditierung geben. Da müssen wir uns wahrscheinlich eh noch ein paar mehr Gedanken zu machen. Also ich habe schon eine Anfrage gehabt von der Presse, WDR und Fernsehen, wo wir in Paderborn unsere Wahlparty zu machen gedenken. Und da ich die Paderborner nicht unbedingt nach Düsseldorf kriege, die aber auch nicht alleine lassen will, machen wir die wie üblich wieder im Welcome Hotel. Und die werden dann auch kommen. Das heißt, wir werden sicher nicht nur diese eine Riesenwahlparty in Düsseldorf haben, sondern an mehreren verschiedenen Stellen verteilt über NRW. Ja, da klar, sind auch schon andere gepostet worden. Ja, das auf jeden Fall. Für uns jetzt Landespresse relevant ist aber natürlich die große in Düsseldorf. So, jetzt muss ich mal gerade eben kurz meinen Kalender durchgehen. Sorry, ich bin heute echt nicht gut vorbereitet. Ach ja, genau. Was wir auf jeden Fall noch machen sollten, ist eine Pressemitteilung zur Freiheit statt Angst. Dass die auch noch übers Land rausgeht. Vielleicht mögt ihr sonst gerade mal mitschauen, was in der nächsten Woche eventuell noch für uns relevant sein könnte. Ja, nur eine Sache, das ist aber nicht direkt PM, sondern eher dann Blogbeiträge. Ich habe auch noch mal mit einigen Kandidaten gesprochen und da auch noch mal drum gebeten, dass gerade auch nachdem sie Veranstaltungen besucht haben, gerade unsere Listenkandidaten, auch ruhig gerne bundesweit, doch noch mal wieder mehr Blogbeiträge geschrieben werden. Also im Moment ist mir der Traffic und der Nachrichten oder überhaupt der Berichterstattungswert auf der Homepage doch noch ein bisschen wenig. Ich hoffe, dass da jetzt auch noch einiges an Input kommen wird. Sascha, du weißt, dass das immer das Problem ist, mit möglichst an drei Stellen gleichzeitig sein, durch die Gegend düsen und dann sich noch irgendwo in Ruhe hinsetzen und einen guten Blogbeitrag schreiben. Das ist echt ein Problem. Ja, sicher, klar, gar keine Frage, aber trotz alledem versuche ich bestmöglichst hier eine Berichterstattung dann halt eben auch zu haben und das dann auch mit den Bildern zu verbinden, die wir haben, dass wir da wirklich auf dem aktuellen Stand sind und da kann ich halt immer nur fragen und die Leute, die vor Ort sind, können halt auch am besten darüber berichten. Man kann es ja auch ein bisschen auslagern, wenn man irgendwen zur Hand hat aus seinem KV oder aus dem Freundeskreis, der einen da vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Genau, es gibt auch einige, die da Ghostwriter an der Hand haben. Ja, ich warte da halt nur auf Input im Prinzip. Ja, fällt euch sonst noch was zum Thema PMs ein? Also ich bin mal den Kalender gerade so durchgegangen, mir fällt da im Moment sonst nichts weiter ein. Okay, euch auch nicht. Dann kommen wir mal zum nächsten Team, das Social Media Team. Wer mag da von euch berichten? Ich habe da diesen Link reingesetzt zu dieser Wiki-Seite. Das finde ich an für sich eine ganz interessante Geschichte, dass wir unsere Mitglieder und Sympathisanten auffordern, bei den Ämtern vorstellig zu werden und sie zu bitten, einen Verschlüsselungscode zu schicken. Ist relativ viel Text auf dieser Wiki-Seite. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht über Social Media mal verbreiten kann oder wie man das vielleicht auf eine witzige Art und Weise rüberbringen kann und verbreiten kann. Weil die Idee an sich finde ich relativ gut, auch wenn ich selber nicht verschlüssel. Ja, die Idee ist echt ganz cool, aber das müsste man sich echt mal genauer anschauen. Aber das kann ja mal einfach jeder von uns machen und wenn einer eine zündende geile Idee hat, immer mal her damit. Können wir mal online eine Krypto-Party machen, so einen Schnelldurchgang. So schwer ist das ja eigentlich auch nicht. Also für diejenigen, die das jetzt mal kurz lernen wollen von den Piraten selbst. Ich habe jetzt auch schon festgestellt, dass viele Piraten selbst nicht verschlüsseln. Das fände ich jetzt auch eine gute Idee, weil mit meinem iPad kann ich nicht zu einer Krypto-Party gehen. Mit dem iPad kann man nämlich nicht verschlüsseln. Und online könnte man das schön am Rechner machen. Ja, also ich kann das anbieten. Ist jetzt nicht so schwer. Müssen wir Termin finden. Soll ich einen Doodle aufsetzen? Fände ich jetzt cool. Und dann vielleicht über die NRW-Listen verbreiten. Dann haben wir 100 Teilnehmer oder so. Ja, ist auch egal. Gut. Schauen wir mal. Also momentan sind alle sehr dicht mit Terminen. Ja. Gut, mache ich. War letzte Woche eigentlich der Lukas da zum Social Media Team? Weil Lukas und Chrissy hatten gesagt, dass sie eventuell jetzt auch ein bisschen mehr mitarbeiten wollen könnten. Nein, also nicht, dass ich wüsste. Okay. Dann werde ich den da auch nochmal ansprechen, weil da ist es halt immer noch so klar, weil wir echt alle so einen Arsch voll zu tun haben, dass das noch nicht so ganz optimal läuft. Da habe ich halt immer noch die Hoffnung, dass Chrissy und Lukas da ein bisschen mehr mit einsteigen und die Social-Media-Kanäle da ein bisschen mehr füttern. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Website. Wer hat da was eingetragen? Mag dazu was sagen? Okay, also hier ist nochmal der Hinweis auf die NRW Cloud. Ist eine ganz schöne Geschichte. Da kann man jetzt zukünftig Dateien speichern und die gemeinsam mit den Leuten, die dort eben auch angemeldet sind, teilen und gemeinsam dran arbeiten. Ist auch nochmal eine ganz schöne Alternative zum Piratenpad, weil dort eben sämtliche Formen an Dateien gespeichert werden können. Dann steht hier noch Anfragen zur Website, bitte immer an website@piratenpartei-nrw.de. Ja, dazu hätte eventuell der Paggy noch ein bisschen was sagen können. Kann einer von euch sonst noch was dazu sagen? Zur Cloud habe ich eine Frage. Bis jetzt habe ich gehört, dass nur einige AGs da Zugriff haben auf die Cloud. Sollen da irgendwann alle Piraten Zugriff haben oder wie soll das sein? Genau, das ist aktuell noch in der Testphase und sobald die Testphase da abgeschlossen ist, soll das dann auch für alle verfügbar sein. Cool, fein. Ja, ist echt eine ganz coole Sache, aber wie gesagt, immer derzeit noch in der Testphase. Wobei man da Sachen freigeben kann, da kann jeder runterladen zumindest. Ne? Also wenn du da jetzt was hochlädst, ist das quasi die bessere Alternative im Vergleich zu Dropbox oder irgendwas. Genau. Aber ich kann da ja nicht hochladen, wenn ich noch nicht dran teilnehmen kann, oder? Achso, ja, du könntest ja aber dran teilnehmen, indem du dich über... Moment. Wo war denn der Link? Hat man nicht irgendwo den Link, wo man sich anmelden kann bei der Technik? Für uns jetzt, für uns ÖA-Leute. Oh ja, irgendwo, frag mich gerade nur nicht, wo. Wer nutzt denn dieses Cloud eigentlich aktuell schon, außer den Kreativen? Also wirklich aktiv nutzen kann ich jetzt im Moment nicht sagen. Ich weiß halt nur, dass wir im Vorstand auf jeden Fall auch Zugriff drauf haben. Ich habe da jetzt aktuell allerdings auch noch nicht mitgearbeitet. Ich glaube, die AGÖA hat Zugriff drauf und ich meine auch die AG Events sollte mit in die Testphase genommen werden. Ich habe mich jetzt immer angemeldet. Ist mir jetzt nicht bekannt. Aber freigeschaltet worden bin ich auch noch nicht. Also ja. Wo hast du dich denn angemeldet? Ich meine, ich weiß nicht mehr, so auf irgendeiner Seite. Kann sein, AG Technik NRW haben wir sowas. Ja, hätte ja auch ein Mail sein können, aber es gibt auf jeden Fall eine Formularseite. Ich glaube, das war irgendwo an der Technik, wo man auch die Adressen beantragt und so. Okay. Ja, theoretisch bin ich noch kein AGÖA-Mitglied. Man betone das noch. Also ich habe es gefunden, Moment. Habe ich dann ein Problem, wenn ich jetzt nicht AGÖA-Mitglied bin? Die könnte ich ja schnell zu einem machen. Nee, weil das ja nur hier veröffentlicht wurde, glaube ich. Also das kannst du ja einfach reinschreiben. Ja, okay. Genau. Du kannst auch Wahlkampfkoordination reinschreiben, dann kriegst du garantiert auch eine. Das ist optional, das Feld. Wobei, zur Info, ich habe also da eine Mail gekriegt, ich glaube, von einem der Leute aus der Technik, und zwar ohne, dass da irgendwas drin stand, da stand nur ein Passwort drin. Also ich musste selber dann einen halben Tag später mir zuordnen, oh, das wird wohl für die Cloud sein. Kann ich das in das Pad reinschreiben, den Link, oder soll ich das nicht? Der stand schon mal in einem Pad von uns. Also da habe ich einen her aus einer der letzten Wochen, insofern kannst du den da gerne wieder reinpacken. Gut, dann würde ich sagen, haben wir den Punkt Website auch abgeschlossen. Kommen wir zum Team Krähennest Nebelhorn Radio. Gibt's da wen der berichten kann? Na, wenn sich keiner freiwillig meldet, ich guck gerade mal hier, was die Krähennestler hier fleißig gemacht haben. Der Bernd, der war auch in der Berti und hat nochmal so ein paar kurze Spots gemacht mit der Ines, rein informative Geschichten. Dann kommt er auch einen kurzen Podcast gemacht zu dieser Piratenbus-Tour nach Berlin, also mit den Bussen von den MDLs. Es war vom Nico Kern was drin, der ja verhaftet worden ist auf Schalke. Und ja, ansonsten die normalen Sitzungen und der letzte Berti-Mumble, den kann man sich dann auch noch im Krähennest anhören. Ja, super. Dann danke dir dafür. Kommen wir zum Punkt Kompass. Da steht nichts Neues. Dann können wir auch schon gleich zum nächsten Punkt, Monitoring, Terminscouting. Da gibt es aktuell auch nichts Neues aufgrund des Zeitmangels. Kommen wir dann auch schon zum Thema Orga-Team, Termincontrolling. Wer möchte dazu sonst was sagen? Sasa, stopp, einen Moment. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig passt zu Terminscouting, aber diese Aktion stoppt die Totalüberwachung, die ist so ein bisschen in den letzten Zügen. Sollte man da vielleicht nochmal Werbung machen? Ja, auf jeden Fall. Es wird aber in Zusammenarbeit, da muss ich unbedingt auch morgen mit der Ines telefonieren. Die muss ich ganz, mit der muss ich nochmal diesbezüglich sprechen, weil wir das ja jetzt unter dem Deckmantel Piraten klären auf, die Vortragsreihen erweitern wollen. Darunter fallen dann halt einmal diese Vorträge, die jetzt ja so nach und nach auslaufen. Ich glaube, da wird es auch schwierig, zumindest jetzt in der Wahlkampfzeit noch Termine unterzukriegen, dass so langfristig aber dann auch der PIKU übergeben werden, die ja auch ja eben für einen Bildungsauftrag gegründet wurde, und es sollen jetzt halt im Wahlkampf zeitnah noch andere Vorträge umgesetzt werden. Christina wird unter anderem einen zur Sozialpolitik machen, der Jürgen Hansen aus Gelsenkirchen hat einen zur Stasi-Geschichte geschrieben, einen ganz tollen Vortrag. Der Thomas Weyers, den werde ich noch anfragen, wegen gesundheitspolitischen Themen. Mel hat ja ihre Vorträge zu Lobbyismus, Steuern und das andere habe ich jetzt gerade Korruption, genau sowas, dass das alles nochmal unter einen Deckmantel fällt und darunter dann natürlich auch die Vorträge zu Stopp die Totalüberwachung laufen. Ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn das alles nicht im Wiki ist, weil wenn man dann eine Termin-PM macht, dann ist es halt schön, wenn man das auch nochmal verlinken kann und das irgendwo steht. Genau, das ist das Problem im Moment. Das ist genau der Punkt, an dem wir arbeiten müssen, weil die Vorträge gibt es schon, Termine gibt es in Teilen auch schon. Es scheitert im Moment wirklich muss mich da halt jetzt mit Ines noch abstimmen. Wir hatten jetzt halt erst am Freitag das ganze Jahr beschlossen und ich bin bis dato leider noch nicht dazu gekommen. Da können wir mit Sicherheit auch Unterstützung gebrauchen in der Wiki-Umsetzung. Also solltest du noch freie Zeit haben, warum? Ja, das kann ich immer machen, nur ich muss halt irgendwo die Infos herkriegen, möglichst irgendwie zentriert auf einem Pad oder so. Und wie ihr das im Wiki haben wollt, dann unter einem neuen Namen oder wie? Genau, das ist total super, dass du da schon mal Hilfe anbietest, weil genau diese ganzen Sachen müssen wir jetzt halt eben sammeln. Dafür muss ich morgen mit Ines sprechen, dass wir da alle Informationen dann in einem Pad sammeln und dich dann eben briefen können, wie die Wiki-Seite aussehen sollte. Dann mache ich das, kein Thema. Fantastisch, danke. Kann ich mich an der Stelle mal kurz einklinken? Gerne. Namen zusammen erstmal. Vako, wenn du Hilfe brauchen solltest, ticker mich an. Ich bin die nächsten zwei Wochen mit dem orangenen Schein zu Hause und weiß mit meiner Zeit nichts anzufangen. Das ist ja cool. Yeah! Nee, aber erstmal gute Besserung, aber yeah! Ja, klar, gute Besserung. Ja, ich muss aber ziemlich aufpassen, was ich mache. Ich darf nicht zu viel sitzen, ich muss viel liegen, aber die paar Stunden, die ich da sitzen darf, die kann ich dann gerne aushelfen. Das ist ganz großartig. Vielen lieben Dank. Ja, ich danke euch. Dann habe ich wenigstens was Sinnvolles zu tun. Ja, wir arbeiten an dem Projekt 33%, ne? Und die Lehrerschaft übernehmen. Bin ich dabei. Du könntest auch noch bei den Wahlprüfsteinen vielleicht helfen. Magst du? Ich habe keine programmatische Ahnung. Nee, es geht eher so um organisatorische Dinge. So, die Leute, den Leuten hinterherlaufen. Ich schicke dir mal eine Mail. Marco, ich habe meine E-Mail-Adresse geändert. Gib mir ein, zwei Tage Zeit. Ich muss eben noch einen Job für die Kreativen zu Ende machen. Und wenn ich dann ein bisschen Zeit habe, können wir gerne drüber reden. Alles klar. Ich weiß, wo ich dich finde. Okay. Super. Ja. Das ist schon fast wie eine Androhung, ne? Ich hätte zu den Wahlprüfsteinen noch eine Frage. Passt das gerade rein? Ja, mach ruhig. Ja, Marco, ich habe das im RT gesehen. Was genau soll ich da machen? Also wenn du im RT bist, wenn was Neues reinkommt, ein Pad anlegen und Leute um Hilfe bitten. Und das eben auch kommentieren im RT. Ansonsten ab und zu mal in die Pads reingucken, ob jemand anders schon was Neues angelegt hat und schauen, wie es vorwärts geht und überlegen, wen man sinnvollerweise um Hilfe bitten kann oder auf die Füße treten. Okay, das kann ich. Gut, dann brauchst du mich nicht dafür. Ihr guckt auch mit Bund BPS-Koordination, also dass da nicht doppelt dann gemacht wird, ne? Ja, klar. Das wollte ich gerade fragen, denn der Thomas Gansko ist ja ungeheuer fleißig und gut sortiert und schickt in einer Tour Anfragen rum, auch nach Eiligkeit gestaffelt. Und da gucke ich eigentlich regelmäßig rein. Ja, sicher, also doppelt machen wir es nicht. Wir gucken auch beim Bund, ich versuche da auch beim Bund noch ein bisschen zu helfen. Also denke ich, kriegen wir hin. Super, dann würde ich sagen, machen wir mal weiter. Kommen wir zum Thema Orga-Team, Termincontrolling. Ja, Termincontrolling haben wir ja gerade schon gesagt, die Dokumentation leidet im Moment an einem Straßenwahlkampf und anderen Orga-Fukrams. Gibt es sonst was für das Orga-Team? Ja, klar, natürlich, Orga-Team, Wahlkampfparty, klar, sicher, Presseakkreditierung auf jeden Fall. Wir sollten eventuell auch gucken, ob wir eine Pressemappe hinkriegen. Nicht unbedingt, vielleicht sogar welche, nee, das wäre blöd. Muss jetzt nicht unbedingt ein riesengroßes Teil werden, aber so ein bisschen was wir der Presse noch an die Hand geben können, fände ich eigentlich ganz schön. Hatten wir sowas in NRW schon mal? Gab es sowas schon mal? Wozu jetzt? Pressemappen für die Wahlparty. Ob wir für die Wahlparty letztes Jahr eine hatten, weiß ich nicht. Wir hatten halt immer für die Aufstellungsversammlung bzw. für die Landesparteitage eine in den letzten, weiß ich nicht, zumindest zwei Jahren. Und ah, super, cool. Dann gibt es auf jeden Fall Vorlagen. Der Unterstrich immer. Da gibt es allerdings meines Wissens keine, also ich weiß es nicht, das sind so PDFs, aber ich habe da noch nie eine Rohfassung von gesehen. Die hat er immer irgendwie sehr selber gemacht. Vielleicht müsste das einfach auch mal an die Kreativen gehen, dann kann man bestimmt was basteln, dass das ein bisschen ins neue Design zusammensetzt. Ja, super, großartig, danke für die Info. Da werde ich mich dann mal mit dem Unterstrich in Verbindung setzen. Sasa, zwei Infos für dich. Der Unterstrich ist bis Ende der Woche erstmal aus privaten Gründen piratenfrei und die Kreativen sind momentan erstmal bis Anschlag voll. Also da ein bisschen Zeit einplanen. Ja, aber umso früher die Bescheid wissen, umso besser ist es. Gut, dann wird es bei Tobi im Moment schwierig. Dann gucke ich aber sonst mal, irgendwer außer ihm wird ja bestimmt da auch noch die Info haben. Ich wollte dich nur eben briefen. Ja, das ist super, danke dir für die Info. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, die Kandidatenbetreuung. Da gibt es einmal halt die Zitatsammlung der Listenkandidaten, dann auch nochmal der Hinweis auf das bundesweite Blog der Direktkandidaten. Clay und ich übernehmen derzeit die Unterstützung der Listenkandidaten. Ja, Clay, möchtest du vielleicht ein bisschen was dazu sagen? Und der Direktkandidaten, ne? Ja, natürlich. Was haben wir denn da jetzt noch Neues? Also wie gesagt, Koordination wegen Samstag, also die Mailingliste läuft einigermaßen, jetzt auch bei den Listenkandidaten. Ich ziehe die Sachen rüber, die Sie auch mit betreffen, aus der bundesweiten Kandidatenliste DE irgendwas Bayern ist das. Das funktioniert ganz gut, weil ich jetzt für beide Listen das machen kann, auch betrifft beide. Fällt mir jetzt konkret nicht so viel ein, ehrlich gesagt. Nee. Ja, das meiste ist ja eigentlich auch so aus den vergangenen Wochen klar für Koordination für dich, ne? Ja, genau. Müsste man hier vielleicht einfach mal ein Riesenlob aussprechen, Martin. Danke. Ja, auf jeden Fall. Du machst einen großartigen Job. Danke, danke, danke. Ich danke auch euch. Ihr macht gut mit. Bei den Direktkandidaten jetzt vor allen Dingen. Auch die Listenkandidaten jetzt, aber Direktkandidaten läuft ja schon lange und ihr macht echt gut mit. Macht Spaß. Allgemeines Flausch. Ihr macht alle einen guten Job. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, seit die Wahlkampfkoordination gewechselt hat. Also Daumen hoch dafür. Ihr macht das toll. Ja. Dann sollte man auch die Daumen hochheben mal für den Harald. Der macht einen super Job mit dem Bus. Und wenn ich mir vorstelle, der hätte die Wahlkampfkoordination gemacht, wäre das von Anfang an auch ein super Job gewesen. Das musste ich mal loswerden. Zustimmung. Ja, also Harald macht das echt ganz großartig. Ja, wie gesagt, ihr seid alle toll und ihr macht echt alle einen mega großartigen Job. Harald wird jetzt mal rot. Fühlt euch alle geknutscht. Harald ist doch AFK, hat er doch geschrieben. Ja, ihr müsst ihm die Minute in der Aufzeichnung mitteilen. Alles klar. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Mein Bericht. Ja, was habe ich halt gemacht mit Pressebetreuung der Kandidaten? Da hatten wir unter anderem dann Termin mit WDR und RTL auf dem Sommerfest. Hab halt an den Pressemitteilungen mitgeschrieben. Die allgemeine Terminkoordination, wenn Presseanfragen reingekommen sind. Gab es heute in Münster mit den Yuppies, ich war auch kurz mit dabei, Interview von 1Live. Das war echt ganz cool und die Redakteurin war auch super. Die war selber mit 16 bei den Julis und sagte ja, heute wäre sie mit Sicherheit bei den Piraten und die ganze Redaktion davon, denen wären halt sehr Piraten und Grünen nah, hat sich mega über unsere Positionspapiere gefreut. Gut, dass ich noch eins in der Tasche hatte. Also es war echt ein ganz schöner Termin heute. Ja, und sonst halt allgemeine Kontaktpflege mit der Presse, so das Übliche halt eben. Habt ihr da noch Fragen zu? Okay, da gibt ja noch was zu sagen, was ganz interessant ist. Also neben der WDR war heute echt bei mir den ganzen Tag irgendwie auf dem Schirm. Nachdem die Anfrage auch von der Lokalzeit Düsseldorf da heute kam, kam auch noch eine weitere Anfrage vom WDR für die Sendung 1:1. Da wird morgen der Udo Vetter dran teilnehmen. Der hat morgen um 12:30 dort die Aufzeichnung. Da muss ich nochmal nachsehen. Ich glaube am Donnerstag, bin mir aber nicht ganz sicher, den Termin schicke ich auf jeden Fall nochmal rum, wird die Sendung dann im WDR ausgestrahlt. Wann nochmal? Entschuldigung. Ich bin mir gerade echt nicht sicher. Ich meine Donnerstag, muss es aber echt gerade nochmal nachgucken. Also morgen ist auf jeden Fall die Aufzeichnung. Du sagtest 1:1? Ja, 1:1 vom WDR. Also nicht dieses 1:1 von Sat.1, sondern vom WDR. Okay, soll diese Woche laufen? Ich meine schon, wie gesagt, ich guck mal gerade. Kannst du jetzt merken, Zeile 169, und dann kannst du es nachher einfach. Ja, das habe ich bis gleich schon vergessen. Warte mal eben kurz. Da kann man sich eigentlich merken. Du hast den Job. Ich hab's gefunden. Donnerstag um 9:20 Uhr ausgestrahlt und ist anschließend auch in der Mediathek zu finden. Hatte ich doch noch richtig im Kopf. 21:20 Uhr, ja? Nein, 9:20 Uhr morgens. Okay, alles klar. Voll der Publikumsmagnet, ja? Ja, ist halt so Frühstücksfernsehen irgendwie, ne? Also das ist aber schon, das ist schon ein längeres Format, das auch schön könnt ihr euch in der Mediathek auch mal anschauen. Und es wird danach sowieso online gestellt, ne? Also danach können wir es dann halt noch schön über die Social-Media-Kanäle rauspusten. Ja, so Primetime ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe, dass unser Yuppie-Bericht von heute vielleicht doch noch am Freitag ausgestrahlt wird und nicht am Montag, weil Freitag ist doch die Wahrscheinlichkeit höher, dass das nochmal deutlich mehr Menschen hören. Was ist denn mit der Klage gegen die Yuppies, gegen den Flyer? Boah, da gab es heute irgendwie eine Stellungnahme von den Yuppies. Ich konnte es mir ehrlich gesagt auch noch nicht ansehen. Ja, die Stellungnahme gipfelt einfach nur in der endgültigen Aussage wohl, dass sie dabei bleiben und das durchziehen. Kann ich im Moment gerade aktuell echt nicht zu sagen. Ich bin halt direkt vom Infostand in die Mammelsitzung und dann jetzt in die AGÖA. Das ist aber so, wie Sami sagt, war auf der UP, auf dem Blog so gepostet. Ja, das habe ich auch so gelesen. Ja, ich weiß halt nur nicht, was im Hintergrund läuft, ne? Ob da bereits rechtlicher Rat eingeholt wurde oder wie das da jetzt im Moment aussieht. Die haben rechtlichen Beistand. Sehr schön. Wen denn? Ist bekannt? Also ein parteiintern, ja. Aus ja, NRW, super. Oder? Naja, egal. Mach halt. Gibt's ja nur drei Möglichkeiten. Na, ein paar mehr haben wir schon, ne? Ja, aber die regelmäßig auch was tun, ne? Wer ist die dritte? Ich weiß ja nicht, welche zwei du meinst. Ich habe drei auf dem Schild. Okay. Aber ja, das ich meine, das ist ja nicht unbekannt, dass wer da Journalist, Journalisten sag ich schon, Juristen sind, ne? Also das ist ja jetzt gerade auch von den Listenkandidaten Udo Vetter, Markus Komper und Christina Wurm. Genau. Aber der Kreis ist ja auch Jurist, ne? Ja, aber es gibt auch noch Paranoia zum Beispiel in NRW. Also genau, es gibt noch stimmt. Ein paar mehr. Es gibt, Nico ist ja auch Jurist, also, ja. Alles klar. Ich ziehe die Frage hiermit zurück. Gut, dann machen wir mal mit dem nächsten Punkt weiter, Punkt Termine. Ich gehe die gerade einfach mal durch, wenn einer noch Ergänzung hat, dann am Schluss würde ich sagen. Einmal die Piratenbus-Tour, wie immer täglich bis zu 3 Städte und Termine bis zum 21.09. Wikilink ist wieder im Pad hinterlegt. Dann haben wir am 7.09. die Freiheit statt Angst-Demo in Berlin. Da hat die Fraktion auch 4 Busse insgesamt eingerichtet. Einmal von Dortmund, einer von Bochum, einer von Köln und der andere war aus Düsseldorf, genau. Die früh morgens hinfahren und am Abend dann auch wieder zurück nach NRW fahren werden für 25 Euro die Fahrt. Der Link ist auch im Pad zu finden. Dazu werden wir auch noch eine PM machen zur FSA. Dann wann? Die PM, die sollte auf jeden Fall bis Donnerstag raus. Okay, also diese Buslink haben wir ja schon über Social Media auch verbreitet, ne? Dass da durchaus noch, dass es da noch Plätze gibt in allen Bussen. Ja, super, klasse. Und das können wir in die PM dann auch nochmal mit aufnehmen, weil ja durchaus auch Bürger oder auch andere Parteivertreter, und ich glaube die Grünen, die Münsteraner Grünen hatten auch Interesse gezeigt, da eventuell mitzufahren, für sich da vielleicht dann auch noch anmelden. Also die PM soll jetzt mehr zur Demo gehen oder zu den Bussen? Nee, sowohl als auch, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also Hauptschwerpunkt soll natürlich schon die Demo als solche sein. Ich habe Melde auch schon angefragt, dass sie doch vielleicht schon mal ein Zitat vorbereitet. Dann kann am Ende ja nochmal der Hinweis stattfinden, dass eben die Fraktion, die Piratenfraktion günstig Busfahrten dahin anbietet. Okay, hilft es, wenn ich da morgen schon mal ein Pad für aufmache? Sehr gerne, absolut, gerne. Mache ich. Danke, danke. Oh, ihr seid so toll, ne? Jetzt fang ich schon wieder mit Flausch an. Ja. Ich kann nicht anders. Wir sind hier nicht zum Flauschen. Frau Domina Maya, aus. Kannst du ja nicht meine Accounts verraten. Das hast du jetzt verraten. Kennt schon jeder. Gut, prima. Dann machen wir weiter. 7.9. gibt es noch 725 Jahre Düsseldorf. Die WDR-Lokalzeit kommt, haben wir ja gerade auch schon kurz was zu erzählt. Da werden in Monheim und Düsseldorf Infostände stattfinden und die Lokalzeit wird dort einen kleinen Bericht sich zusammenschneiden. Dann ist vom 4.9. bis zum 12.9. TBA Leverkusen Obplan Marienschule Babak. Was ist bitte TBA? Wahrscheinlich TPA, Tag der politischen Arbeit. Nee, da steht TBA. Entschuldigung. Ich glaube, das war auch so beabsichtigt, weil TPA, das wird er dann anders schreiben. Großes T, kleines P, großes A. Haben wir auch im Moment gar keinen. Nö. Dann heißt es wohl to be announced. Ich nehme mal an, das ist irgendwas, wo der Babak dran teilnimmt als fast Direktkandidat in Leverkusen. Babak ist nicht direkt. Also eigentlich hat er sich ziemlich rausgezogen jetzt aus der Sache, weil er ja nicht Direktkandidat geworden ist. Und soweit ich weiß, wollte er da so offizielles gar nichts mehr machen. Ja, keine Ahnung. Also Direktkandidatentermine listen wir ja eigentlich auch nicht auf, selbst wenn er Direktkandidat wäre. Wenn das irgendwas Größeres wäre, denke ich, würde er auch noch mit uns in Kontakt treten. Wenn es von euch keiner zuordnen kann, ich auch nicht. 4.9. bis 12.9. Ist ja seltsam. Ich kann fragen. Ja, mach das mal. Und wenn es wirklich was Relevantes für uns ist, dann soll er sich doch bitte an uns wenden. Gut, dann 11.09. 16 bis 18 Uhr Klinikum Leverkusen, Thomas Weyers. Weiß dazu einer was Genaueres? Also ich meine, das wäre das, wo auch aus Leverkusen der, ach Gott, wie heißt er denn, mit der Fliege dabei ist. Der Lauterbach. Genau, ich glaube, der ist ja dabei und ich glaube, das ist recht groß. Ich weiß es aber nicht, ob das das ist, von dem er gesprochen hat. Okay, da werde ich Thomas da mal zu ansprechen, was das ist. Gut, dann haben wir am 13.09. Die zweite öffentliche Vorstandssitzung in Gladbeck. Da sind halt auch Ansprechpartner Thomas Weyers, Paki, beziehungsweise werde ich da auch noch ein Stück weit Input dann eben automatisch mit reinbringen können. Dann haben wir am 13.09. noch die noch eine Verdi-Podiumsdiskussion und Infostand. Da muss ich erstmal gucken, warum das bei uns drin steht. Scrollt mal kurz runter zum Kommentar. Das ist, das scheint das hier zu sein, das ist irgendeine U18-Wahlveranstaltung, bla bla bla. Jedenfalls ist das der Zeitraum hier, also scheint sich darauf zu beziehen. Was meintest du jetzt genau? Zu dem Babak-Termin oder Eintrag da, ich habe das mal kurz gegoogelt und auf der Seite, die ich hier gerade im Chat gepostet habe, steht im Kommentar unten was dazu. Das ist so eine Kinderwahl, 10 Tage vor der eigentlichen Wahl und da wird dann angefragt, deswegen möchte ich generell anfragen, ob Sie im Zeitraum vom 4.9. bis 12.9. Zeit und Interesse hätten, zu einer Veranstaltung an die Marienschule Opladen zu kommen, gegebenenfalls auch mit den Direktkandidaten anderer Parteien. Okay, also es ist eine Anfrage, die er da jetzt reingehauen hat und selber nicht wahrnehmen will, oder? Keine Ahnung, also ich habe das nur gerade gegoogelt, das scheint auf jeden Fall die Aktion zu sein, um die es da geht. Okay, ja, dann Clay guckt da ja eh mal, dann gehe ich auf jeden Fall nicht davon aus, dass das für uns irgendwie Landespresse relevant ist. Ja. Gut, dann haben wir hier noch was. Verdi, wie gesagt, diese Verdi-Podiumsdiskussion und Infostand, da steht jetzt die Einladung von Verdi drin, hat irgendwer eine Ahnung, wer diesen Termin eingetragen hat. Das ist der Kreis Recklinghausen. Also es kann natürlich auch durchaus sein, dass Mel oder Thomas da teilnehmen als Listenkandidaten, aber sonst wüsste ich keine Relevanz für uns. Welche Zeile ist das? 186. Ich gucke jetzt gerade mal in dem Google-Kalender, da steht der auch drin. Aber da steht jetzt auch nicht weiter irgendwie drin, wer das ist. Aber ich denke mal, im Zweifelsfall sollte sich die Berti drum kümmern. Da gibt's was. Ich weiß nicht, warum das hier jetzt steht, aber das waren Tickets, mit denen ich zu tun hatte. Oder ein Ticket. Und zwar zwei verschiedene. Das eine habe ich angefragt bei Verdi nochmal und das andere wurde abgesagt. Ich weiß jetzt nicht, welches das ist. Der Link funktioniert leider hier auch nicht. Ich gucke es mir an. Also das müsste ich in den Tickets gehabt haben. Ja, ja, super, klasse. Und dann sehe ich hier, yeah, die Orange Pearl kommt nach Borken. Ich will sie auch in Münster haben. Juhu, erzählt was. 14.09. Ja, ich weiß nicht, wenn der Extra-Tobi sich nicht meldet, der hatte das nur erzählt und ich habe gesagt, trag das mal bitte hier ein und das hat er ja auch getan. Also da wird irgendwas in Borken stattfinden mit der Orange Pearl, aber was genau, kann ich jetzt auch nicht sagen. Und er ist stumm und taub. Okay, wer ihn von uns dann als erstes mal hört, der soll ihm sagen, dass er sich doch mal bitte mit mir in Verbindung... Nee, ich twitter ihn einfach gleich an. Ach, Bullshit, ja. Knoten im Kopf. Ja, weil Orange Pearl ist echt mega gut und da müssen wir gucken, dass wir da irgendwie was Cooles noch machen. So dachte ich mir das auch. Ist die auf Rädern? Ja, die wird bestimmt auf Rädern angeliefert, aber wird dann hoffentlich doch zu Wasser gelassen. Gut, dann haben wir am 14.09. noch die zweite Rauchverbote-Demo in Düsseldorf. An die NRW ist wieder als Redner dabei, meine Güte, und bereitet auch eine PM vor. Dann haben wir am 14.09. auch noch die Umverteilen-Demo in Bochum. Link dazu ist auch im Pad zu finden. Das ist eine Bündnis-Demo, genauso wie die Raucher-Demo. Und am 14.09. ist auch noch eine Anti-Atommüll-Demo in Duisburg. Veranstalter ist hier das Anti-Atom-Bündnis Niederrhein. Meine Güte, da ist ja einiges los am 14. Und dann haben wir am 17.09. Das Pressegespräch am Baldeneysee. Alle Einladungen zum Pressegespräch zum Thema BGE. Ach genau, das habe ich auch gerade ganz vergessen. Ich bin mal gerade aus der Sitzung raus. Wir hatten uns da jetzt besprochen, weil das ja wirklich so ein reines Presseevent auch werden soll. Die Drachenrose, die Martina Flasch, die zuvor bei der Bundespresse gearbeitet hat, kümmert sich jetzt ja um solche Veranstaltungen. Und ja, mit ihr und der Fraktion, sprich dem Olaf, bin ich da in der Pressezusammenarbeit. Olaf hat irgendwie schon 200 Pressekontakte von ihm eingeladen. Dasselbe wird jetzt noch mit dem NRW-Verteiler passieren. Über den Fraktionsverteiler ging es. Ja, den Bund müssen wir da noch mal ein bisschen treten, dass daraus auch noch eine Bundes-PM dann wird. Und ansonsten sind wir jetzt halt eben dabei, die Pressekontakte, gerade die direkten, die wir haben, zu sammeln und dann auch nach und nach abzutelefonieren, wer denn kommt. Weil nur wenn bis zum 13. genug Anmeldungen da sind, findet das Ganze auch statt. Ansonsten wird das Event halt eben abgesagt, weil es uns schlicht und ergreifend zu teuer ist. Genau, das gerade noch mal so als kleinen Nachtrag von meinem Bericht auch. Ja, und dann sind wir auch im Moment schon dann beim 22.09. Wahlparty im Zack. Ja, bis dahin wird ja noch einiges passieren, aber ich denke, da wird vieles dann auch kurzfristig eintrudeln. Und ich gehe auch stark davon aus, dass wir in der kommenden Woche auch eventuell noch ein, zwei PMs mehr auf dem Schirm haben werden, wo wir auf aktuelle politische Geschehnisse eingehen. Passiert halt eben ad hoc dann aber. Gibt es da noch zu Ergänzungen zum Punkt Termine? Ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege, aber ich sag's einfach mal. Vielleicht ist es auch Blödsinn. Ich habe am 16.09. in Schloss Holte-Stukenbrock eine Podiumsdiskussion, die nur deswegen interessant ist, weil das Jugendparlament, das fünfte Jugendparlament der Stadt Schloss Holte-Stukenbrock dazu einlädt. Und zwar speziell für Jugendliche und Erstwähler. Und in diesem Zusammenhang auch dafür sorgen wollen, dass für den Zeitpunkt Schüler, Berufsschüler und Azubis auch frei kriegen, um daran teilnehmen zu können. Insofern könnte das sehr interessant werden. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Veranstaltung, findet in der Form, glaube ich, aber so in einigen Städten statt, die Jugendparlamente oder sowas in der Richtung haben, ist, glaube ich, für uns jetzt für die Landespresse auch nicht so ganz interessant. Okay, habe ich mir fast gedacht. Aber eine schöne Veranstaltung. Die kommen auch mal mit ganz anderen Formaten noch. Das ist echt immer ganz spannend, was die so machen. Ja. Wenn dann keine Termine mehr sind, hätte ich noch eine Frage. Stichwort 21 Piraten. So, können wir das gleich machen? Dann machen wir jetzt gerade eben noch den Punkt Sonstiges und schließen dann die Sitzung. Okay. Super. Nämlich unter Sonstiges haben wir jetzt sonst auch nur noch die Piratenbus-Tour. Da auch nochmal der dringende Aufruf an alle. Der Einsatzplan ist hier nochmal verlinkt. Wenn ihr auch kommt selber hin, unterstützt den Harald da bei der Arbeit. Guckt auch noch vielleicht, dass ihr auch noch den einen oder anderen Kandidaten noch überreden könnt. Vielleicht euren Direktkandidaten vor Ort, dass er das noch ein bisschen unterstützt, dass die Leute vor Ort auch organisieren, dass der Piratenbus überhaupt kommen kann. Also da rührt nochmal ordentlich die Werbetrommel, weil der zieht halt echt, das ist echt ein Publikumsmagnet, das Ding. Ich gebe mir alle Mühe. Ja, ich weiß, das machen wir alle. Nur noch mal ein Aufruf hier, dann vielleicht auch für die Hörer, die dann die Aufzeichnung hören oder so, dass da echt noch mal Unterstützung gebraucht wird. Gut, habt ihr noch was zum Punkt Sonstiges? Das scheint mir nicht der Fall zu sein. Dann legen wir den nächsten Termin fest. Der wird wieder am Dienstag, dann den 10.09.2013 sein. Wieder wie immer um 21 Uhr hier im Raum der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit. Das Pad dann zur Tagesordnung ist ja auch nochmal verlinkt. Wenn irgendwas gibt, wendet euch jederzeit vertrauensvoll an die Britta oder an mich. Und ansonsten schließe ich um 22.05 Uhr die Sitzung und bedanke mich bei euch allen. Danke dir. Jo, danke dir. Gerne, gerne. Der Krähennest-Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren.